Double or Nothing ist noch etwa eine Woche entfernt und manches fühlt sich wirklich eher wie Nothing als Double an. Die Tag Team Division wird für MJF geopfert, sodass ein Herausforderer ausgegraben wird, der eine Mumie wie ein Skincare-Model wirken lässt. Jon Moxley verteidigt seinen Titel, was schade ist, denn I believed in Samoa Joe Hendry. Aber eine weitere Sache bleibt bestehen, wenn ein Steel Cage Match angesetzt wird, ist es garantiert, dass das halbe Roster eingreift, womit der Dynamite Main Event ein durchschnittliches Roman Reigns Match ziemlich underbooked wirken lässt. Aber es gab auch positive Dinge. Zack Gowen liefert mit einem Bein ein gutes Match ab, was im Vergleich zu Jade Cargill, die mit zwei Beinen bisher null gute Matches abgeliefert hat, schwer beeindruckend ist. Mina Shirakawa ist endlich All Elite und stormt an die Spitze der Women's Division, um gegen Timeless Tony anzutreten. Daniel Garcia gönnt sich ein frisch gezapftes Nigel McGuinness. Jon Moxley blutet schneller als Jon Moxley sonst. Und für die Don Callis Family läuft es schlechter als bei den Kardashians, wenn Schönheitschirurgen einen weltweiten Streik auslösen würden. Ganz im Gegenteil zu diesem Podcast, denn hier läuft es so sehr, dass wir fast sprinten. Und damit ballalalalan wir jetzt in die Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Lang ist's her, dass ihr euch so ein Intro antun musstet, weil ich jetzt aber auch erstmal Luft holen muss. Begrüße ich hoffentlich meinen Mitaufsteiger in die Bundesliga, unseren Thorsten. Hallo und wie geht's dir? Ja, was ist denn hier los? HSV ist aufgestiegen. Aufsteiger drauf bezogen, dass wir noch nicht aufgestiegen sind, aber hoffentlich am Sonntag. Ja, mal gucken, ne? Muss ja erst mal liefern. Lief ja beim letzten Heimspiel auch nicht so gut. Vielleicht müssen wir gar nicht liefern, weil wenn die anderen nicht gewinnen, dann reicht's auch. Aber wir sind ja kein Fußball-Podcast. So schön es auch wäre, vielleicht nächste Woche. Aber wir beschäftigen uns selbstverständlich mit der Welt von All Elite Wrestling. Wie eben gerade schon gesagt, Double or Nothing ist nächste Woche, sodass wir heute noch keine Preview machen werden, sondern erstmal noch ganz normal auf Collision und Dynamite blicken werden. Vielleicht schon so ein bisschen an einem Punkt die Tapings jetzt für den Samstag reinziehen. Aber ansonsten hier, wie gesagt, ganz normal durch die Weeklies gehen. Ansonsten habe ich auch keine News, deswegen, wenn du bereit bist, können wir gerne direkt mit Dynamite starten, weil selbstverständlich Dynamite wieder sehr viel relevanter war als Collision, was wir eher nur so ein bisschen beiläufig mit reinnehmen. Ja, gerne. Dann ziehen wir das ganze Ding mal von hinten auf, weil selbstverständlich war der Main Event von Dynamite Beach Break wahrscheinlich mit Abstand das nennenswerteste der Ausgabe. Wir kriegen nicht jede Woche ein aufgebautes World-Title-Match von Jon Moxley, der in diesem Fall nach, wie gesagt, wochenlangem Aufbau gegen Samoa Joe angetreten ist. Und ich möchte noch gar nicht so viel dazu sagen, nur vorweg, Jon Moxley hat offensichtlich gewonnen. Mal wieder sehr unfair, sehr viele Ablenkungen. Ich glaube, in unserem Bericht stand dran, ich habe nicht nachgezählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass 13 Wrestler in dieses Match eingegriffen haben. Gewinnt nach dem Schlag mit dem Briefcase, der von Gabe Kidd reingegeben wurde. Also auch da haben wir ein vielleicht nicht ganz neues Gesicht, aber ein eher ungewohntes Gesicht. Swerve Strickland kommt danach auch noch hinzu, macht dann noch den Save nach dem Match. Anarchy in the Arena ist für Double or Nothing angekündigt. Und hier möchte ich erstmal dir die ersten wertenden Worte zu dem Match geben. Ja, es war klar, wie es ausgeht. Ich habe mir schon gedacht, dass Joe nicht gewinnt. Und es ist AEW. Es ist ein Cage-Match und es ist natürlich klar, dass eingegriffen wird. Und ich finde es gut, dass nun endlich Anarchy in the Arena klar ist, weil mir war, es ist natürlich auch für All in Texas klar, dass da jetzt nicht diese große Fehde Elite-Death Riders gegen Kenny und Co. kommt, weil da ist ja im Prinzip schon in Stein gemeißelt, Candy gegen Kazuchika 4, Title Unification. Nee, also ich hoffe inständig, dass Double or Nothing dann endlich den Abgesang der Death Riders einläutet. Ich kann diesen Stable nicht mehr gebrauchen. Na, wer so ein bisschen auch Six-Sided Talk hört, es hat harte System-Vibes. Ja, es hat auch sehr harte Bloodline-Vibes, wo gefühlt in jedem größer aufgebauten Match einfach ein neuer Teil der Familie dann irgendwie debütiert ist, um halt dann für den überraschenden Sieg zu sorgen. In dem Fall war es halt jetzt, wie eben gesagt, Gabe Kidd, der halt dann dafür gesorgt hat, dass die ersten 5 bis 10 Leute, die halt eingegriffen haben, nicht für den Sieg gesorgt haben und dann halt erst Gabe Kidd. Also ich weiß auch nicht, ich bin auch mittlerweile ein bisschen ratlos. Du hast es ja gerade schon direkt gesagt, es war der erwartbare Sieger, das natürlich zu 110%. Das ist halt wieder so, ich habe das Wort schon oft benutzt in den letzten Podcasts, wenn ich dabei war, aber halt so WWS-esk war. Also es wäre ja auch vollkommen okay gewesen, hätte John Moxley dieses Match normal gewonnen und danach gibt es einfach einen riesigen Brawl mit allen beteiligten Leuten, die halt danach gekommen sind. Und ich hätte auch nichts dagegen gesagt, beziehungsweise mir wäre es sogar lieber gewesen, weil eine Niederlage gegen den World Champion tut im Normalfall dann doch nicht so weh, wie man vielleicht manchmal denken könnte. Und dann hätte ich einfach ein besseres Match gesehen, anstatt ja so ein Overbooking, dem es halt ja vollkommen klar war, am Ende wird es irgendwie wieder ein größeres Fuck-Finish irgendwie geben, damit das Match halt dann endet. Und bis dahin ist halt fast alles egal. Und bis dahin kauft man halt auch keinen Nearfall nach einem Finisher. Oder es war erwartbar, dass Samoa Joe, glaube ich, auch gefühlt im dritten Bulldog-Choke halt dann nicht verliert. Oder nicht aufgibt, nicht das Bewusstsein verliert. Und das nimmt einfach, finde ich, relativ viel aus dem Match, auf das ich mich dann ja doch verhältnismäßig für ein John Moxley-Match sogar gefreut habe. Und wie gesagt, es ist halt ein WWE-Booking, was, glaube ich, vielen Leuten sehr ja sauer aufgestoßen ist in den letzten Jahren, was auch, glaube ich, ein Grund ist, warum viele Leute WWE den Rücken zugekehrt haben, um halt dann AEW zu verfolgen, und dann kriegen wir halt solche Matches. Und in einem Anarchy in the Arena Match, bitte macht so viel Scheiße rein, wie ihr irgendwie könnt, das gehört zu dieser Stipulation, aber in einem, ja, 1v1 World Title Main Event Match, gib mir doch einfach 20 Minuten Wrestling und dann kann von mir aus auch John Moxley bluten und dann können auch Waffen eingesetzt werden, ist ja alles vollkommen legitim, aber müssen da wirklich halt so viele Leute irgendwie eingreifen und immer wer Neues, immer wieder der neue, ja, das neue große Ding muss ausgepackt werden, um dieses Match enden zu lassen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist. Es war der Overkill. Ja. Deutlich. Ne? Also es wäre ideal, so wie du gesagt hattest, die beiden One-on-One, das ist ja grundsätzlich ein Pay-Per-View-würdiges Match, John Moxley gegen Samoa Joe im Cage. Ne, das wäre, und der Cage ist ja eigentlich da, dass er Leute draußen hält, aber es wird dann nicht mehr so gehandhabt und das nimmt diesem Match doch seine Sinnhaftigkeit. Ne, und wenn dann Matt Jackson ankommt und mit der blöden Fernbedienung für den Cage rumhantiert, ja, wozu machst du dann überhaupt noch ein Cage-Match? Ne, also, ja. Das ist, einfach nur bäh. Ja, ein guter Punkt. Du hast auch gerade ja schon so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Jetzt haben wir Double or Nothing mit dem Anarchy in the Arena. Natürlich aus dem Grund, weil, wie du ja gerade schon gesagt hast, bei All In dann ja schon andere Matches feststehen. Einerseits John Moxley gegen den Gewinner des Owen Hart Cups. Andererseits beispielsweise ein Omega gegen Okada. Es sind zu viele O's bei den Main Eventern. Dementsprechend haben sie es wahrscheinlich jetzt einfach reingeschoben. Ich muss aber sagen, auch das Team oder das jetzt das potenzielle Team der Faces, ich meine, es ist ja noch nicht klar, wer dann genau drin ist, beziehungsweise ich glaube, es gibt noch keine offizielle Match-Grafik, wenn ich so sagen kann, wirkt ein wenig zusammengewürfelt, wenn ich ehrlich bin. Also wir hatten jetzt ja am Ende im Ring Samoa Joe, Swerve Strickland, Powerhouse Hobbs, Willow Nightingale, wenn zwei Frauen halt auf der anderen Seite Marina Shafir teilnehmen werden. Wer war da? Kenny, klar. I5. Vergesse ich gerade wen? Ja, war nicht noch der allseits unvermeidbare Mark Briscoe dabei? Oder war das vorher in der Show? Ich glaube, der hat nur Zach Gowen gesaved. Ach so, der hat nur Zach Gowen gesaved. Ja, musste mal gucken. Vielleicht dann, je nachdem, ja, noch ein Überraschungsgegner oder so. Weiß nicht, irgendeinen werden sie noch aus dem Hut zaubern. Ist halt je immer so ein bisschen, ja. Entschuldigung. Je nachdem, wie, mit wie vielen Leuten dann die Death Riders antreten. Ne? Ist jetzt Gabe Kidd dann gleich dabei oder war das jetzt nur sein erstes Auftreten? Ist er jetzt ein Mitglied oder wie geht das ab? Die Death Riders hätten ja Moxley, Marina Shafir als Pendant für Willow Nightingale, wenn beide Frauen teilnehmen. Willa Jutta, Claudio Castagnoli. Und theoretisch noch ein Pack. Theoretisch noch ein Pack, aber der wird zwar, also denke ich mal, in den nächsten 10 Tagen nicht schaffen, zurückzukommen, wenn er halt immer noch ausfällt. Und halt die Bucks dann ja theoretisch. Ja. Und dann könnte es noch ein Gabe Kidd werden. Das heißt, da hätten wir potenziell 6 Männer plus eine Frau. Das wäre ein Mann mehr als bei den Faces. Und dann ist halt die Frage, wie man es macht. Grundsätzlich bin ich halt immer ein Fan davon, wenn man halt Tag-Teams oder Stables, die halt ein bisschen eingespielter sind, immer stärker darstellt als jetzt das zusammengewürfelte Team der Faces. Also, ich meine, Death Riders agieren seit Monaten zusammen. Die Faces hatten in der Form natürlich noch nie ein Match irgendwie bestritten. Du kannst aber natürlich auch in die andere Richtung gehen und dann Death Riders halt in dem Match schon halb gegen die Bucks beispielsweise stellen, weil irgendwer gegen irgendwen davon turnt. So ganz koscher sind die sich ja auch nicht. Und dann könntest du dadurch natürlich die Faces gewinnen lassen und baust halt dann schon innerhalb der Heels wieder die nächste Storyline auf. Also viele Möglichkeiten hast du, um das Fantasy-Booking vielleicht schon fast wieder zu beenden. Bin ich auf jeden Fall bei dir, wie du eben schon gesagt hast. Hoffentlich ist es halt dann wirklich das Einleiten des Endes für die Death Riders und damit halt auch für die Regentschaft von Jon Moxley. Ja, das wird sich auf jeden Fall dann da hoffe ich beginnen und dann bei All In seinen Pinnacle haben, dass Moxley bei All In den Titel dann entweder an Hangman oder an Ospreay droppt. Wunderbare Stichworte, weil genau zu dem Match oder beziehungsweise zu den beiden Personen kommen wir jetzt auch, weil, also wie eben gerade schon gesagt, wir haben jetzt mit dem letzten Match angefangen, einfach weil es das Wichtigste ist, aber jetzt gehen wir dann relativ chronologisch durch Dynamite dann durch und Opener war wie fast jede Woche gefühlt Will Ospreay und diesmal an der Seite von Hangman Adam Page gegen die Don Callis Family. Das Match ging fast 20 Minuten, selbstverständlich gewinnen die Faces an der Stelle. Aber wir hatten halt auch trotzdem ein paar Spannungen zwischen den Faces, nämlich besonders nach dem Match, als es noch einen kurzen Brawl gab, weil halt die Heels dann doch nochmal angegriffen haben. Ospreay hat dann dabei auch aus Versehen bei einem Hangman so leicht zugelangt. Deswegen, die beiden sind nicht ganz auf einer Seite, aber das sollen und beziehungsweise müssen sie auch gar nicht sein, denn wie gerade schon gesagt, Double or Nothing, die beiden im Finale des Owen Hart Cups. Bevor ich dich frage, wer das Match gewinnen wird, noch zu dem Opener von Dynamite. Ich fand das Match war wirklich gut, also natürlich auch vollkommen erwartbar bei den 4 guten Leuten. Ich glaube, bei den Heels habe ich gar nicht vollständigkeitshalber gesagt, das waren Takeshita und Josh Alexander noch an der Stelle. Wirklich starkes Match, wenig überraschend. Es zeigt aber für mich auch so ein bisschen, dass die Don Callis Family gerade so ein bisschen in der Luft hängt. Also sie sind gerade gefühlt nicht mehr als ein Aufbaugegner für ein Tag-Team, was eigentlich untereinander ja rivalisiert. An der Stelle lasse ich dich sogar aussuchen. Möchtest du erst was zum Finale sagen oder zu der schwächelnden Don Callis Family? Ja, das Problem bei der Don Callis Family ist, dass sie halt im Turnier so früh rausgeflogen sind. Du hast keinen Vertreter, weder Takeshita noch Fletcher im Finale. Josh Alexander ist ja erst, als das Turnier schon lief, dazugekommen. Ist jetzt sozusagen das Küken im Team. Alles 3 potenzielle Main-Eventer, aber sie haben im Moment keine Story. Das ist das Problem dabei. das Match war genial. Ich kenne ja Josh Alexander nur auch schon von Impact und TNA. Da war er ja, also er ist ja immer noch Rekord-World-Champion bei der Promotion und immer ein Garant für technisch hochstehende Matches. Ja, ich hoffe, dass man für die Family dann wieder ein ordentliches Programm findet, weil die drei einfach zu gut sind, um sie aus den Shows rauszulassen oder in so unwichtigen Rollen wie hier sozusagen zu verbraten. Ich meine, da hättest du Ospreay und Page auch andere Gegner vorsetzen können. Und den beiden, ja, wer wird's Turnier gewinnen? Ich hoffe, Ospreay, weil der endlich dran ist, World Champion zu werden. Hangman war es schon. Ospreay hat's bisher nicht gepackt. Ich glaube, ein oder zwei Chancen hatte er ja schon, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und er, das wäre jetzt maximal, ich meine, Ospreay wäre das Face-Champ, na, der Typ, der die Company auf seinen Schultern tragen könnte. Beim Hangman, ja, man muss erst mal gucken, in welche Richtung soll er jetzt? Wird er jetzt so dieser Tweener bleiben, der im Moment ist, oder doch wieder Face oder doch wieder Heel? Es ist halt die Frage. Und Hangman hat ja eigentlich auch noch so die Sache mit Swerve am Köcheln, weil die beiden sich ja jetzt, wie man es über die letzten Wochen gesehen hat, auch annähern und eigentlich sagen, ja, so wie wir damals hier Haus anzünden oder in dein Haus einbrechen und an der Wiege deines neugeborenen Sohnes stehen, war jetzt vielleicht nicht die Glanzstunde unseres Wirkens. Ne? Also da scheint ja eher, dass die beiden sich annähern. Vielleicht Ospreay geht dann auf den Titel und Hangman und Swerve vielleicht irgendwie Top-Tech-Team oder so. Ich gehe dann mal. Oder ja. Swerve, was natürlich auch passen würde, Swerve und Hangman dann auf die Callis Family. Na, wobei dann die auch wieder was zu tun hätten und prominent in einer ordentlichen Storyline drin wären. Ich gehe einfach mal andersrum dann vor. Also ich starte jetzt halt mit dem, was du gerade gesagt hast. Ich bin auch, also für mich ist mit das größte Fragezeichen, was jetzt mit Swerve und Hangman passiert. Keine Ahnung, irgendwie scheint es, wie du ja gesagt hast, nicht beendet zu sein, aber ich kann wirklich nicht genau sagen, in welche Richtung das jetzt irgendwie geht, ob es jetzt wirklich ein potenzielles Tag-Team für die Zukunft ist oder wie man es dann genau machen möchte, schwierige Frage. Ansonsten hätte ich aber fast gesagt, für mich ist Stand jetzt doch eher Hangman der Favorit im Finale und dann halt auch der potenzielle wie nennt man es, Besieger von Jon Moxley, klingt nicht schön, aber derjenige, der hat dann Jon Moxley entthront, weil es für mich gerade mehr so diese Redemption-Storyline ist, dass er wieder zurück an die Spitze kommt. Ich glaube, Ospreay kriegst du gerade auch anders irgendwie gut eingesetzt. Für einen Hangman, es passt für mich gerade irgendwie mehr, dass, also wenn er halt Richtung Main Event gehen würde, weil er immer prominent und gut eingesetzt wird, aber irgendwie so diese ganz zündende Story jetzt vor allem nach dem Karriereende von Christopher Daniels auch nicht gekommen ist. Und zumindest mein Bauchgefühl es mir zumindest sagt, aber ich meine, ich habe jetzt bewusst die Frage gestellt, weil ich einfach eben nicht weiß, wie der Elite Hour in der nächsten Woche aussehen wird. Und dann können wir zumindest dazu jetzt schon mal was sagen, je nachdem, ob wir dann nächste Woche noch dabei sind oder nicht. Zur Don Callis Family, ich glaube, und das finde ich, kann man wahrscheinlich großteils über die gesamte Tag-Team-Division sagen, gibt es, glaube ich, ein relativ großes Problem, und zwar, dass die Champions gerade eher Heels als Faces sind, auch wenn sie over sind, und die einzig wirklich relevant gebookten Tag-Teams gerade auch Heels sind und du die einfach nicht gegeneinander stellen kannst. Also jetzt gerade genannt Don Callis Family, die Bucks machen gefühlt gerade fast gar nichts, die Death Riders sind zumindest gerade Wheeler Utah und Claudio Castagnoli so ein bisschen vor. FTA musst du gerade irgendwie anders einsetzen. Also du hast halt viele gute Heel-Teams und wenig gute Face-Teams, was gleich deutlich wird, wenn wir halt zu den neuen Herausforderern für Double or Nothing kommen. Und deswegen ist es halt schwierig, diese ganzen Heel-Tag-Teams oder Stables halt irgendwie noch prominent einzusetzen, weil es natürlich auch nur begrenzt Platz und Sendezeit gibt und die Don Callis Family, glaube ich, einfach da jetzt ein bisschen unterleidet, dass wir einerseits worüber wir schon in den letzten Monaten öfter mal gesprochen haben, nicht so diesen richtigen Anführer haben und es Takeshita halt nur so halb ist und halt andererseits einfach gerade die Heel-Tag-Team-Storylines einfach auch außerhalb der Titelszene vergeben sind. Und dann müssen halt die Don Canales Family halt herhalten, um gegen in dem Fall jetzt Ospreay und Hangman zu verlieren. Ja, ein bisschen komisch. Also man sollte echt ein Programm für sie finden. Und wie gesagt, deshalb wäre ja meine Idee mit Hangman und Swerve vielleicht gar nicht so schlecht, dass man die dann eher so als facigeres Team dann einsetzt, weil das wäre, glaube ich, dann auch ein gutes Herausforderer-Team dann vielleicht irgendwann mal für Third Syndicate, obwohl das ja jetzt erstmal seine Story mit MJF hat, wobei ich auch glaube, dass die eher kürzer als länger die Liaison hält. Ne? Ich glaube, da wird es dann nächste Woche schon wieder erste Risse geben, aber da kommen wir ja nachher noch zu. Ja, Tag Team Division, das war früher mal das Aushängeschild von AEW und ist jetzt doch eher so das fünfte Rad am Wagen. Ja, nur so ein bisschen Beiwerk. Dann gehen wir erstmal bei Dynamite weiter, weil bevor wir zu den Tag Team Champions kommen, gehen wir erstmal zu Ricochet. Beziehungsweise, ich habe gerade eine Mini-Notiz übersehen. Wir haben erst noch ein kurzes Backstage-Interview von Top Flight gehabt, was eigentlich gar nicht so verkehrt war, aber das ist halt auch eher Tag-Team-Szene. Bei Dynamite hatten wir dann Ricochet gegen Zach Gowen. Das Match wurde über Collision praktisch aufgebaut. Da hatte nämlich Ricochet dann erst ein Match gegen Helico, und also was er natürlich gewonnen hat, ohne die Frage. Und danach hat er sich halt dann mit Zach Gowen angelegt, dessen Beinprothese halt auch geklaut. Da haben manche auch schon bei uns geschrieben, fanden sie zum Teil geschmacklos. Manche fanden es gut, weil es eine richtige Heelarbeit ist. Ich glaube, darüber kann man sich streiten. Jedenfalls führte es dann zum Match bei Dynamite und da muss ich zumindest sagen, ich finde, dass sie es gut gemacht haben, also Zach Gowen in allen Ehren wirklich mit einem Bein in den Ring zu steigen und wirklich ein gutes Match abzuliefern, ist wirklich, wirklich eine sehr große Aufgabe und halt dann einfach Menschen mit Behinderungen so stark und so positiv zu repräsentieren im Fernsehen, finde ich einfach eine sehr, sehr coole Sache. Trotzdem finde ich das Booking an der Stelle halt richtig, weil er einfach kein Regular bei AEW ist und du halt dann Ricochet einfach dann relativ dominant gewinnen lässt, beziehungsweise auch noch einen dominanten Beatdown halt danach hast. Sehr deutlich, sehr hart, fast schon überraschend, womit ich in dem Moment einfach nicht gerechnet habe und halt noch einen sehr späten Save von Mark Briscoe, der praktisch auch dazugekommen ist, als schon alles an Schaden angerichtet war. Wie gesagt, hat mir gut gefallen. Ich fand das Match sehr unterhaltsam. Sehr gutes Booking. Ricochet bekommt halt mal wieder einen nennenswerteren TV-Sieg, nachdem er dann doch relativ viel verlieren musste, was wichtige Matches anging. Für ein normales Dynamite-Match, beziehungsweise wenn man das mit Collision auch noch dazu nimmt, für die Weeklies, finde ich eine sehr feine Sache. Ja, man hat ihn jetzt mal wieder gesehen, Zach Gowen. Man kennt ihn noch aus seiner etwas jüngeren Zeit, da ist er ja doch etwas länger bei WWE, ich weiß gar nicht, ob es damals noch WWF oder dann schon WWE war, geturnt. Ja, Mai. Er war mal wieder da, man weiß, dass er mit seinem Einbein mehr kann als manch anderer mit zweien im Ring. Nicht? Er hat es mal wieder gezeigt, hat keinem weh getan. Ich bin jetzt am Überlegen oder spekulieren. Wir haben ja unter der Woche und jetzt doch nochmal eine News, die mir jetzt gerade eingefallen ist, zu bringen, haben wir ja die News, Jack Perry hat AEW verlassen. Und wir haben ja neulich ein Match gehabt, wo Ricochet an der Seite der Elite angetreten ist. Ich würde das so feiern und ich glaube, das wird der Elite auch gut tun, wenn man Ricochet als festes Mitglied zur Elite bringt, als vierten Mann. Wäre auf jeden Fall eine interessante Wahl. Also was mit Jack Perry ist, steht halt so ein bisschen in den Sternen. Deswegen habe ich es halt auch eben halt auch deswegen nicht angesprochen, weil ja, es einfach so unklar ist, ob er jetzt noch überhaupt Teil von AEW ist oder nicht. Er ist jetzt seit Ewigkeiten nicht aufgetaucht, keine Verletzung ist bekannt. Ich glaube, er hat in den Social Media selbst geschrieben, dass er nicht mehr bei AEW ist. Ah, okay, dann ist das sogar an mir vorbeigegangen. Das würde mich nämlich sehr wundern, wenn er so still und heimlich da jetzt einfach weg ist, weil er ja doch einfach, bis er jetzt dann möglicherweise gegangen ist oder nicht, immer sehr prominenter Teil einfach von AEW war und ja auch einer der nennenswerten Eigengewächse. Da wäre auf jeden Fall Ricochet eine ganz nette Wahl, aber vielleicht sehen wir ja auch Jack Perry irgendwann da auch nochmal zurück. Ja, das muss ja nicht heißen, dass er nicht zurückkommt, aber es ist ja auch bezeichnend, er war auch ein prägendes Teil der Shows und dann war er plötzlich weg. Ich habe jetzt auch nicht gehört, dass er da irgendwie eine Verletzung gehabt hätte, er war einfach weg. Ja, und jetzt habe ich irgendwie gehört, er soll entlassen sein. Naja, wir werden sehen. Aber ich meine, Ricochet wird auch mit seinem aktuellen Gimmick ganz gut zur Elite passen, ne? Der hat ja so ein bisschen so die Attitüde der Bucks mit drauf. Also er wird sich, glaube ich, in die Gruppe gut einfügen. Definitiv, also das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil es halt dann auch immer die Frage ist, bei denjenigen, die halt keine Stables haben und gerade auch nicht so eine richtig große Fehde, ob sie halt dann auch wirklich noch langfristig so prominent Teil der Shows sein werden. Deswegen könnte es Ricochet auf jeden Fall helfen, halt den Status und den Stellenwert zu behalten. Was ich jetzt gerade noch, ich nenne es jetzt mal mehr oder weniger live gesehen habe, ist, dass ein Mark Briscoe auf Instagram eine Challenge für Double or Nothing gegen Ricochet ausgesprochen hat. Ist natürlich jetzt noch nicht bestätigt, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass er das nicht getan hätte, wenn es nicht zu diesem Match kommen wird. Also haben wir jetzt mehr oder weniger bestätigt, dass wir zumindest dieses Singles-Match für den nächsten Pay-Per-View bekommen. Und auch da muss ich sagen, wenn es dann dazu kommt, sollte das Ricochet gewinnen, weil er einfach derjenige ist, den du gerade ein bisschen prominenter einsetzen musst oder es dann wahrscheinlich auch dann tun wirst. Dementsprechend, er hat vor ein paar Wochen ein paar Mal verloren. Der Sieg oder generell die Siege tun ihm gerade ganz gut. Das auf jeden Fall. Ne? Also er ist ja bei AEW aufgeblüht, hat ja auch vor kurzem auch gar nicht so nett über seinen ehemaligen Arbeitgeber geäußert und gesagt, dass ihm das bei AEW so sehr viel besser geht, weil man hier seine Qualitäten zu schätzen weiß. Ja, verstehe ich auch, weil einfach ein Ricochet bei WWE wirklich, er wurde nicht furchtbar eingesetzt, so ist es nicht, aber halt wirklich sehr farblos und unspannend eingesetzt, weil er halt wirklich einfach nur der fröhliche Face von nebenan war und das halt 6 Jahre lang, ohne halt so richtig viel Gimmick zu bekommen. Und gerade zeigt er zumindest, dass er halt wirklich ganz gut funktioniert. Also manche finden es wahrscheinlich ganz gut, manche finden es sehr gut. Und Ricochet einfach zeigt, dass er halt einfach mehr ist als einfach nur ein Highflyer, der halt positive Reaktionen bei jüngeren Fans zieht. Und deswegen finde ich es gerade wirklich sehr, sehr schön, dass er so aufblüht. Ich meine, ob man jetzt die negativen Kommentare halt schießen muss gegen seinen alten Arbeitgeber, gut, ist vielleicht eine andere Sache, kann er machen, muss man vielleicht nicht. Aber zumindest freut es mich, wenn er dann jetzt gerade sein berufliches Glück gefunden hat. Das auf jeden Fall, ja. Dann kommen wir zum Thema, was wir eben schon leicht angesprochen haben, nämlich alles rund um das Hurt Syndicate. Muss man jetzt dazu sagen, bei Dynamite bestand das jetzt aus gefühlt 3, 4, 5 verschiedenen einzelnen Segmenten. Ich versuche einmal so ein bisschen durchzugehen, mache dann einen kurzen Cut, sprechen darüber und gehen dann noch mehr auf MJF ein. Wir hatten nämlich erst ein Backstage-Interview von MJF mit Renee Paquette, da kam halt dann auch noch das Hurt Syndicate dazu. Haben noch kurz gesagt, dass sie halt heute die Entscheidung aussprechen werden. Die endgültige Entscheidung. Genau. Dann gab es aber erst ein Titelmatch, nämlich Hurt Syndicate gegen Top Flight. Das haben sie auch relativ schnell gewonnen. 5 Minuten ungefähr hat es gedauert. Finde ich sehr schön, auch dass dieses Match relativ kurz geht. Ich freue mich schon immer über Titelmatches bei Dynamite, aber in so einem Fall muss es einfach relativ schnell gehen, weil Top Flight ist da hart gesagt nicht verdient hat, dass es halt ein Match über 10, 15 Minuten geht. Und dann gab es noch einen weiteren Angriff vom Hurt Syndicate gegen Top Flight und dann habe ich mir fast gedacht, mir fallen die Augen aus dem Kopf. Dustin Rhodes und Sammy Guevara kommen heraus. aber auch das Premium Tag Team The Crew, also Leo Rush und Action Andretti. Und wir haben für Collision ein Number One Contenders Match zwischen zwei gefühlten Ring of Honor Teams für das Match bei Double or Nothing. Also ich weiß nicht, ich bin sprachlos. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll. Also wie gesagt, es gibt einfach keine Face-Tag-Teams, aber das Dustin Rhodes in allen Ehren, aber das ist ein Armutszeugnis. Ja. Ich fange mal bei dem Backstage-Segment nochmal an. Gerne. Da hat man wieder MJFs Schauspielfähigkeiten gesehen. Nicht im letzten, also Hurt Syndicate war schon wieder weg. Und als René ihm dann so gönnerhaft auf die Schulter geklopft hat und dann so meinte, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, was sie mit dir machen, wenn das heute keine drei Daumen nach oben gibt? Und ist dann einfach weggegangen und du hast dann gesehen, wie MJF dann realisiert hat, dass er dann fällig ist. Na, dass dann er Schmerzen bekommt. Und hast dann gesehen, wie ihm so ein bisschen die Gesichtszüge entglitten sind und er so völlig, oh scheiße, oh, was soll ich denn jetzt machen? Ach scheiße, scheiße, scheiße. Und dann ist das ausgefädelt. Ja, was das Match angeht, Topflight sind halt im Moment nicht erste Garde. Weiß auch nicht, ob sie es wirklich mal werden. Und ja, Dustin Rhodes und Sammy Guevara, ich glaube, die hat man nur rausgebracht, weil sie halt eben ROH Tag Team Champions sind. Und The Crew, also Leo und Action, die gefallen mir so vom Team her, gefallen mir die ganz gut. Aber da ist eben das Problem, so wie du sagst, dass die eben auch Heels sind. Na, und das Hurt-Business jetzt offiziell ja auch ein Heel-Tag-Team ist. Und ich befürchte, dass Dustin und Sammy das schaffen, damit man dann bei Double or Nothing eben ein Heel-Face-Title-Match hat. Ich meine, das Match gab's ja so gesehen schon, weil ja Collision für Samstag schon getaped wurde. Das habe ich mir schon angesehen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade vorwegnehmen soll, wer dieses Match gewinnt. Mal ganz ehrlich, wer da nicht gespoilt, ich meine, das ist das eines der unwichtigsten Matches dann auf der Card, weil wir alle wissen, dass das Hurt Business gewinnt. Ja, also dann nehme ich es einfach gerade mal kurz vorweg, wer es nicht hören möchte. Entschuldigung. Wer es nicht hören möchte, muss kurz eine Minute vorspulen. Also wie gesagt, das Match ist für Collision schon getaped. Dustin Rhodes und Sammy Guevara haben das Match gewonnen, sind die Number One Contender. Ja, das ist auch gefühlt so ziemlich das einzig Relevante von den Tapings, so wie es bislang ausgesehen hat. Ich prognostiziere Double-Title-Match. Ja. Bitte? Nochmal gerade? Double-Title-Match. Boah, das wird aber, nee, also muss nicht sein, weil vor allem, also für mich sind ja Dustin Rhodes und Sammy Guevara gute Tag-Team-Champions für Ring of Honor. Das ist ja vollkommen in Ordnung, die da einzusetzen. Aber wenn du jetzt wieder die nächsten AEW-Leute mit einem Ring of Honor-Titel rumrennen lässt, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, ich hoffe halt einfach, dass es halt auch nur ein 5-Minuten-Ding wird, wie das Match jetzt hier gerade, und dass halt das Hurt Syndicate einfach deutlich gewinnt und fertig. Und dann kann man wieder zu neuen Ufern. Hoffe ich auch, aber bei Tony musste er ja leider mit allem rechnen. Ja, leider schon. Mich würde es nicht wundern, wenn das so ein 17-Minuten-Ding wird, aber ich hoffe nicht, aber ich bin ganz bei dir. Das Ding ist relativ unspannend und wahrscheinlich damit auch eins der unwichtigsten Matches auf der Card. Genau. Was aber auch vielleicht daran liegt, dass, wie es im Intro schon angedeutet, die ganze Tag-Team-Szene und damit die ganze Hurt Syndicate-Storyline praktisch einem anderen Mann gerade geopfert wird, den wir eben schon angesprochen haben, weil nach dem Match sollte es dann auch zur endgültigen Entscheidung kommen. MVP hat MJF rausgebeten, der ist aber dann erst nicht gekommen. Shelton Benjamin läuft in die Gorilla Position und da findet er einen MJF und ja, zerrt ihn praktisch in den Ring. Und unfassbarerweise gab es, nachdem MVP und Shelton Benjamin den Daumen nach oben zeigen, sogar noch den Daumen nach oben von Bobby Lashley, obwohl sich Shelton Benjamin schon für den Superkick bereit gemacht hat. Und MJF ist Teil des Hurt Syndicates. Noch du hast eben schon gemeint, gern. Du glaubst nicht, dass er allzu lange Teil des Stables sein wird. Wieso? Weil er nicht. Weil er Egos, ne? Also er ordnet sich, glaube ich, nicht unter, würde Bobby auch nicht machen. Und vor allem, es gab jetzt die Daumenwertung nach oben, aber in der Go-Home-Ausgabe von Dynamite gibt es ja noch das Contract Signing oder die offizielle in Aufnahme ins Hurt Syndicate. Und ich glaube, da wird es dann Trouble geben. Ja, kann auch gut sein, aber dadurch, dass wir jetzt halt Number One Contender für Double or Nothing haben, kannst du ja zumindest keinen Bobby Lashley gegen MJF jetzt schon bringen. Und dann wäre halt die Frage, wie man es machen würde, wenn es halt dann da wirklich schon direkt wieder zum Split kommen würde. Ja, nein, zum Split jetzt. Okay. Also ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt monatelang mit MJF als Mitglied des Hurt Syndicate laufen wird. Dafür sind die alle zu große Egos. Ich finde es an sich gerade erstmal die Situation sogar ganz spannend, weil ich glaube, wenn man das richtig umsetzt, kann man das wirklich gut auskosten und fast so ein bisschen wie die Bro-Chacho-Storyline zwischen MJF und Adam Cole halt wirken lassen, weil da natürlich ganz viel Comedy-Potenzial dann auch drin ist. Deswegen, ich fände es gar nicht so schlecht, wenn man es in ein paar Wochen laufen lässt. Dann ist halt die Frage, ob du es schon vor All-In explodieren lässt, um halt dann MJF gegen Bobby Lashley zu stellen. Was dann aber bedeuten würde, dass du entweder MJF so noch einen Tag-Team-Partner geben müsstest, dass du es halt dann um die Tag-Team-Titel machst, oder es ist einfach nur MJF gegen Bobby Lashley, aber dann gibt's kein Tag-Team-Titel-Match, oder Bobby Lashley und Shelton Benjamin verlieren vorher noch den Titel, dass du halt ein anderes Tag-Team-Titel-Match halt für All-In bringst. Also bei alle drei Optionen würde ich nicht vollkommen ausschließen. Vierte Option. Oder vierte Option. Es kommt endlich der zweite Alexander zu AEW und das Hurt Syndicate ruft die Freebird-Rules wieder auf und Shelton und Cedric Alexander verteidigen einfach die Tag-Team-Titel und Bobby macht sein Solo-Ding. Fände ich sogar gut. Ich hatte es gerade gar nicht auf dem Schirm, aber fände ich sogar sehr gut. Vor allem, weil Cedric Alexander jetzt so langsam ab Mai auftreten darf, also woanders auftreten darf, weil die 90-Tage-Klausel abgelaufen ist. Ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen, weil das AEW vorher nie gemacht hat, also die Freebird-Rule in Kraft treten zu lassen. Deswegen würde es mich wirklich wundern. Fände es aber sehr positiv, weil offensichtlich Shelton Benjamin und Cedric Alexander das prädestiniertere Tag-Team in dem Stable ist als Bobby Lashley. Eben, also Bobby ist ja eher so der, ein klassischer Stable ist ja eigentlich so aufgebaut, es gibt den Main, den Anführer, der dann im Main-Event-Picture eingesetzt wird, dann gibt's den aufstrebenden Jungstar, wird beim Hurt Syndicate jetzt ein bisschen schwierig. Da müsste man dann jemand ganz neuen haben und dann hat man das Tag-Team. Hast du ja zum Beispiel bei der Bloodline gesehen oder ganz früher bei Evolution. Da hattest du dann einen Triple H, der um den World Title angetreten ist, ein Randy Orton, der da aufstrebende Jungstar war und ein Batista und ein Ric Flair, die Tag Team Champions waren. Ne? Also so in der Konstellation. Und da ist eben so die Sache, weshalb ich jetzt sage, dass sich die Geschichte MJF jetzt nicht über All-In hinaus bewegen wird, weil MJF und Bobby beide Main-Eventer sind. Und da glaube ich, dass keiner der beiden jetzt in der Storyline glaubhaft ins zweite Glied treten würde. Und ich kann mir da zum Beispiel gut vorstellen, dass man jetzt eben dann hin zu All-In dann irgendwann Cedric Alexander auftreten lässt und dass der sich erstmal so anschaut, was will der denn bei uns? Na? Oder was will der denn hier? Und dass man dadurch strickt, dass das dann hin zu All-In dann das Syndicate dann doch mitbekommt, dass MJF sie verarscht, dass dann bei All-In dann das Einzelmatch gegen Bobby kommt und Cedric dann tatsächlich auch jetzt syndikiert und nicht mehr nur Geschäftliches mit den Leuten zu tun hat, um es mal so zu sagen. Wir werden sehen. Ich freue mich aber auf jeden Fall drauf, weil mir die Story einfach viel Spaß macht. Hurt Syndicate ist unterhaltsam. MJF ist eh immer unterhaltsam. Da kann man auf jeden Fall viel Positives draus machen. Und auf jeden Fall eins meiner Highlights jetzt der Shows gewesen. Ich fand auch ganz interessant, dass du hast ja gerade schon das, die Vertragsunterschrift für nächste Woche jetzt angesprochen, dass ein Mark Sterling immer noch der Anwalt von MJF ist, der ja sehr prominent bei AEW eingesetzt wurde und jetzt glaube ich, nur noch bei Ring of Honor der Anwalt von, weiß ich gar nicht, wer das jetzt gerade war, Premier Athletes oder so, keine Ahnung. Also ja, irgendwie der Manager ist, der ist bei AEW oder nicht mehr stattgefunden, als Jade Cargill gegangen ist. Genau, also er war ja ihre Spokesperson sozusagen, ihr Manager, ne? Das war so ein steiler Abstieg. Also er war ja wirklich ein relevanter Teil der von Dynamite, von den Weeklies, ist jetzt bei einem irrelevanten Ring of Honor Stable gewesen, um jetzt dann als Anwalt von MJF wieder Teil von Dynamite zu werden. Ja, das Geile war ja auch nochmal zum Backstage-Segment, noch bevor da René ihren Spruch gebracht hat, war ja geil. Da hat ja MJF dann Smart Mark Sterling dazugehören. Ja, ich habe hier meinen Anwalt. Und dann siehst du, wie bei den drei Syndicate-Leuten so die The Rock-Augenbraue hochgeht. Anwalt? Wozu brauchst du einen Anwalt? Und dann haben sie ihn ja ganz schnell, also Smart, den Mark Sterling ganz schnell wegkomplimentiert. War auch, also die Story-Elemente sind echt lustig. Wirklich gut gesetzt, ja, das stimmt. Dann gehen wir aber in der Show mal weiter, nämlich zum Title Eliminator 4-Way-Match. Mina Shirakawa kann das Match gewinnen, pinnt sogar Timeless Toni Storm. Damit haben wir mal den ganz, ganz seltenen Fall, dass ein Title Eliminator Match wirklich so genutzt wird, dass halt wirklich ein potenzieller Herausforderer oder Herausforderin in dem Fall das Match gewinnen kann, womit wir praktisch auch schon den Aufbau für Double or Nothing haben, weil umgehend nach dem Match gab es sogar sofort die Ankündigung Mina Shirakawa gegen Timeless Toni Storm bei Double or Nothing um die AEW Women's World Championship. Vielleicht noch interessant zu erwähnen, Sky Blue kam zurück, hat mich sehr gefreut, dass sie wieder angetreten ist. Hometown Hero hat auch wirklich einen guten Pop bekommen, aber wer gefühlt gar keinen Pop bekommen hat, beim Einzug zumindest, war Mina Shirakawa. Also die hat ja wirklich, sie kam zuerst zu einer neuen Musik raus und ich habe also die Musik natürlich nicht erkannt. Als ich dann gesehen habe, welcher Name auf dem Titantron steht, war ich dann erst dann überrascht, dass sie es dann war, weil es eben eine neue Musik ist. Aber gefühlt war es ja super still in der Halle. Ich weiß nicht, ob das nur mir vorgekommen ist, aber ich habe es mir wirklich 2-3 Mal dann angeguckt, einfach nur, weil ich das so krass fand. Vielleicht haben einfach die Fans in der Halle die Musik nicht erkannt, aber es ist wirklich still geblieben. Und witzigerweise gab es ja dann nach dem Match ihre eigentliche Musik. Wie man liest, hat man schon während der Show beziehungsweise während des Matches dann online erkannt, okay, die Fans waren gar nicht zufrieden mit dem Musikwechsel, hat man dann wieder zurückgewechselt. Ja, und das hat für die etwas komische Situation gesorgt. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich hatte zuerst gedacht, dass vielleicht man die Rechte an ihrer alten Musik nicht hatte. Ne, weil bisher waren ihre Auftritte ja immer noch als Stardom-Talent. Mhm. Ne, und da hat man dann vielleicht die Musik inklusive gehabt, wenn sie ihre Gastauftritte hatte. Und jetzt steht sie ja komplett unter AEW-Vertrag und dass man dann notgedrungen ihr halt eine neue Musik zusammengezimmert hat. Und da fand ich das ein bisschen, so wie du sagst, auch ein bisschen seltsam, dass man dann nach dem Match dann doch ihre bekannte Musik gespielt hat. Da muss man dann schauen, wie sich das dann erklärt. Vielleicht wird uns das ja noch aufgelöst. Ich hätte das Match aber anders ein bisschen besser gefunden. Also mir gehen ja diese andauernden Title Eliminator irgendwie ein bisschen gegen den Strich. Na, das ist so irgendwie so, dass wer sich noch an die alte Zeit erinnert, als es den Interim Championship gab. Und Title, hier wäre es doch super gewesen, du hättest ein Three-Way gebracht, Mina gegen Azumi, gegen Sky Blue, und die Siegerin holt sich dann das Titelmatch bei Double or Nothing. Und Tony hätte sich das dann ringside zum Beispiel am Commentary angeguckt. Und dann hättest du den Stare-Down nach dem Match zwischen ihr und Mina auch gut bringen können. Und ich fand es aber ganz, ich fand es aber eigentlich ganz, also in dem Punkt aber positiv, also dass du zumindest mal einen Title Eliminator hast, wo auch mal wirklich der Contender oder die Contenderin auch gewinnen kann. Weil die Matches sind natürlich wahnsinnig unspannend, wenn immer nur der amtierende Champion gewinnt und es halt einfach nur ein gefühltes Non-Title-Match ist, was halt der Champion gewinnt oder die Championess. Und das ist zumindest dann mal so ein Aspekt, so ein kleiner Fingerzeig. Ja, ihr könnt nicht immer davon ausgehen, dass der die Titelträgerin das Match gewinnen wird, weil es halt auch mal ganz selten den Fall gibt, wie hier, dass jetzt in dem Fall Mina Shirakawa gewinnt, auch wenn ich sehr verwundert war, dass Toni Storm dann auch den Pinfall einstecken musste, was ja wahrscheinlich ein Zeichen dafür sein wird, dass Toni Storm dann bei Double or Nothing nicht verlieren wird. Ja, die berühmte Wrestling-Logik. Ja, das war das eine, was vielleicht das Ganze interessant gemacht hat. Man muss dann halt sehen, wie dann die Title Eliminator in der Zukunft verlaufen werden, ob dann die potenziellen Herausforderer sich dann doch hier und da mehr den Sieg holen. Hier muss man allerdings auch sagen, dass Mina natürlich auch ein größeres Standing gegenüber der Championess hatte, als es für gewöhnlich die Herausforderer bei Title Eliminators sonst machen, weil ich glaube, wenn eine Toni ein Title Eliminator gegen eine Queen Aminata oder eine Red Velvet bringt, das kannst du nicht wirklich gut verkaufen, dass eine von den beiden, so gut sie denn auch sein müssen, möchten, da glaubhaft ein Titelmatch gegen Toni gewinnen. Da ist eine Mina schon ein anderes Kaliber. Das auf jeden Fall. Also das ist eine Mina Shirakawa, das. Okay, der Kater treibt sein Unwesen. Es tut mir leid, falls man das gerade gehört hat. Keine Elite-Hour ohne Cat-Content. Das ist richtig. Dass eine Mina Shirakawa das glaubwürdig gewinnen kann und halt natürlich eine Red Velvet beispielsweise natürlich nicht, ist eine andere Frage. Stimme ich dir voll und ganz zu. In dem Fall fand ich es eigentlich dann ganz nett gelöst. Vollständigkeitshalber aber noch dazu zu sagen, nach dem Match kam noch eine Mercedes Moné raus. Azumi hat ja ihr auch den New Japan Women's Strong Title abgenommen jetzt vor wenigen Tagen. Mercedes Moné wurde dann aber von Jamie Hayter attackiert noch, also um die beiden auch noch reinzubringen, die halt bei Double or Nothing ja auch im Finale des Owen Hart Cup Tournaments stehen. Hatte jetzt natürlich mit dem Match jetzt nicht mehr so viel zu tun, aber zumindest konnte man die beiden Gesichter auch noch bestaunen. Ich weiß nicht, ob du da zu den beiden noch irgendwie was zu sagen hast, sonst würde ich direkt weitergehen. Nee, man weiß ja, dass das Match kommt und es wird dann wahrscheinlich bei irgendeiner New Japan Show dann ein One-on-One-Match von Azumi gegen Mercedes geben, um den Women's Strong Title. Muss man dann gucken, ob Mercedes das gewinnt oder ob man da dann wieder irgendwas anderes so macht. Nee, lass uns mal weitergehen, weil jetzt haben wir echt gesehen, dass Tess Tränen in den Augen hatte. Ja, ganz genau. Danach gab es nämlich ein paar Gedenken an Sabu, der ja vor wenigen Tagen im sehr jungen Alter von 60 Jahren verstorben ist. Und du hast es gerade schon angesprochen mit Taz, er hatte Tränen in den Augen. Er hat auch wirklich sehr schöne Worte gesprochen. Du wirst dadurch, dass du ja auch ja, 1-2 Tage älter bist als ich, glaube ich, mehr zu Sabu sagen können. Ich habe ja seine Hauptzeit im Ring kaum noch mitbekommen. Er hat ja bis vor kurzem immer noch gewrestelt, gab es auch ein paar Kontroversen um sein letztes Match. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest, ich habe das Match zumindest nicht gesehen. Viel mehr möchte ich aber sonst gar nicht dazu sagen, weil es sich für mich einfach falsch anfühlen würde, über jemanden jetzt groß Worte zu verlieren, den ich kaum ja irgendwie verfolgt habe, beziehungsweise einfach aus Altersgründen es nicht verfolgen konnte. Deswegen natürlich sehr schade, dass er so jung verstorben ist. Ruhe in Frieden, Sabu. Du kannst gerne noch mehr dazu sagen, wenn du möchtest, falls du ihn mehr verfolgt hast. Viel zu früh von uns gegangen. Definitiv. Also zu seiner jetzt letzten Zeit kann ich auch nicht so sehr viel sagen, weil das habe ich jetzt auch nicht verfolgt. Aber es war schön, dass man seinem langjährigen und intensiven Weggefährten Tess, also man muss sich ja nur deren beiden Geschichte bei ECW anschauen, hier Gelegenheit gegeben hat, da ein paar Worte zu verlieren. Und man hat gesehen, ja, wie eng die beiden waren. Vor der Kamera in ihren Fehden, teilweise als Team, teilweise in Fehden gegeneinander und hinter den Kulissen waren sie auch, so wie Tess gesagt hat, auch enge Freunde und da hat man gesehen, das hat ihn schon echt hart getroffen, dass sein Freund gehen musste. Ja, generell irgendwie sehr traurig, dass in den letzten Wochen wieder ein paar vermehrt Legenden dann irgendwie verstorben sind. Ist natürlich immer schade zu sehen, weil er natürlich auch ein Name war, den selbst ich dann natürlich als jemand, der Baujahr 98 ist und seine Hauptzeit natürlich nicht mitbekommen hat, dann trotzdem ja ein sehr prominenter Name war, was ja auch einfach zeigt, wie sehr er ja gewirkt hat, wie groß sein Einfluss zu der damaligen Zeit dann auch immer noch war. Sehr, sehr schade. Kommen wir aber trotz der traurigen Nachricht noch zur letzten größeren, zum letzten größeren Segment bei Dynamite, nämlich alles rund um Daniel Garcia, FTR, Nigel McGuinness. Dafür müssen wir aber noch mal ein paar Tage weiter zurückgehen, nämlich bei Collision hatten wir das Match Dax Harwood gegen Daniel Garcia. Das ist dann durch Disqualifikation geendet. Nachdem halt auch Nigel McGuinness dann eingegriffen hat, nachdem er halt sehr viel provoziert wurde, hat dafür aber auch einen sehr lauten Pop bekommen. Jetzt bei Dynamite hat sich erst Nigel McGuinness dann entschuldigt, also weil er halt einfach dafür gesorgt hat, dass das Match durch Disqualifikation geendet ist. Daniel Garcia wollte aber die Entschuldigung gar nicht hören, weil er ja trotzdem richtig gehandelt hat, um halt FTR zu vermöbeln. Stokely Hathaway kommt hinzu. Und selbstverständlich wird dann erstmal ordentlich provoziert, wie es halt ein Heel machen muss. Und dann kam es so, wie es in dem Fall dann halt auch kommen muss. Nämlich der eigentlich ja schon retirierte Nigel McGuinness sagt, dass er dann trotzdem noch das Match haben möchte. Also an der Seite von Daniel Garcia gegen FTR. Das Match werden wir dann auch bei Double or Nothing bekommen. FTR kam dann noch heraus und haben halt natürlich die beiden attackiert. Letztendlich haben aber dann noch Daddy Magic, nur Daddy Magic war es, glaube ich, allein. Ich glaube, es war nicht komplett 2.0, haben halt dann noch den Save gemacht. Ich glaube, ich habe eben zuerst was Wertendes dazu gesagt, deswegen darfst du an der Stelle wieder anfangen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, dass man A, FTA brauchen Stokely Hathaway nicht, weil die beiden können auch alleine Heel sein. Das haben sie zu Beginn ihrer AEW-Zeit gezeigt. Und ich weiß jetzt nicht, warum jetzt die beiden gegen jetzt Daniel Garcia, der hat auch irgendwie nichts zu tun, seitdem der seinen TNT-Titel los ist. Ja, ist er eigentlich auch wieder der Mid-Carder, der eigentlich die ganze Zeit schon war. Und Nigel McGuinness, ja, der wird das Match worken, die werden das Match verlieren und dann war es das auch. Also das wird keinen Impact und keinen irgendwie längerfristige Eindruck hinterlassen. Ich glaube, das ist jetzt nur kurzfristig, um irgendwie FTR halbwegs auf die Karte bringen zu können. Die werden das gewinnen und danach werden sie dann gucken, sich den nächsten Gegner aussuchen. Aber du hast ja, wie wir vorhin bei der ganzen Diskussion um die Tag Team Division gesagt haben, das Problem, du hast einfach keine ordentlich aufgebauten Face Tag Teams und hast da auch niemanden, dem du FTA mal als annähernd gleichwertigen Gegner gegenüberstellen kannst. Kritisch könnte man jetzt sagen, AEW hat sich die grandiose Storyline von WWE abgeguckt, um halt dann Kommentator in die Shows reinzubringen. Stichwort Pat McAfee. Ja, ich muss auch sagen, ich brauche es nicht zwingend. Man merkt aber natürlich auch immer an den Pops, die Nigel McGuinness dann immer bekommt, wenn er halt irgendwie halt in den Ring steigt oder jetzt in dem Fall von Collision halt dann natürlich kein Match hatte, aber halt zumindest aktiv wird, dass er halt wahnsinnig beliebt ist und dass sich die Fans besonders in der Halle natürlich immer wahnsinnig drüber freuen. Wie gesagt, ich brauche das Match an sich jetzt nicht, aber als Übergangsgegner, um halt FTR als Heels einfach mal einen Pay-Per-View-Sieg zu geben bei zwei Gegnern, denen es nicht schaden wird, weil Daniel Garcia war jetzt zuletzt nie ein Tag-Team-Wrestler, der kann das Match verlieren. Nigel McGuinness hat eigentlich schon vor Jahren aufgehört, der kann das Match verlieren. Solange es nicht zu knapp wird, habe ich damit eigentlich kein Problem. Also ähnlich wie bei Hurt, Syndicate gegen Dustin Rhodes und Sammy Guevara. Wenn sie das Ding in unter 10 Minuten und am Ende relativ deutlich gewinnen, möchte ich dagegen nichts sagen. Fans werden sich freuen, Nigel McGuinness zu sehen und das ist auch in Ordnung. Viel mehr darf es halt dann aber auch nicht werden und erst recht. Und die Befürchtung halt muss man bei AEW gefühlt immer haben, dass das halt so ein Crowdpleaser wird und am Ende gewinnt Nigel McGuinness sogar noch das Match. Es darf nicht passieren. Ich würde es aber, wie gesagt, bei Tony Khan nicht vollständig ausschließen, dass es am Ende so kommen wird. Und ansonsten wird es halt wahrscheinlich einfach ein Match, um die Matchcard zu füllen. Wir werden wahrscheinlich wieder bei 10, 11 Matches landen und eins wird halt dann das sein. Braucht man nicht. Im Nachhinein werde ich wahrscheinlich auch sagen, nach einem 4-Stunden-Pay-Per-View wäre ich froh gewesen, hätte man sich die 15 Minuten gespart. Aber es ist AEW. Damit muss man leben, damit muss man rechnen. Und ich glaube, wir hatten auch schon schlimmere Matches in den letzten Monaten und Jahren. Von daher, es ist da, ist okay von mir aus. Ja, mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Damit sind wir mit Dynamite praktisch durch, weil danach kam nur noch der Main Event. Den haben wir, ja, wie ihr eben unschwer überhören konntet, schon direkt zu Beginn gesagt. Collision haben wir eigentlich auch schon die wichtigsten Sachen, glaube ich, besprochen. Das Einzige, was ich mir noch höchstens noch notiert habe, ist halt die Storyline zwischen Gates of Agony und Big Bill und Brian Keith vom Learning Tree. Aber auch eigentlich nur mit der Notiz, dass mir diese Tag-Team-Storyline wirklich gar nichts gibt, weil das wirklich uninteressant gegen uninteressant ist. Ansonsten habe ich mir bei Collision nichts notiert. Wenn du noch irgendwas anderes hast, dann gerne raus damit. Aber ansonsten können wir gerne die Weeklies abschließen für die Woche. Nicht wirklich. Collision war diese Woche für mich das neue Rampage. Okay, gut. Unterschreibe ich so. Also wirklich vieles nicht passiert. Und wenn man sich die Tapings jetzt fürs Wochenende anschaut, kann man auch sagen, viel mehr ist da halt jetzt auch nicht passiert. Aber nun gut, Dynamite bleibt halt die Flaggschiff-Show. Was auch vielleicht irgendwo in Ordnung, wenn auch ein wenig schade ist. Damit sind wir mit den Weeklies aber durch, was mich zu den Grüßen führt. Auf der Startseite hatten wir einen Kommentar von Rounder, der einfach nur geschrieben hat, ich bin nicht zufrieden. Worauf er sich bezieht, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich auf den Titel, weil es war Mox nervt, Collision war irrelevant und trotzdem sind wir zufrieden. Rounder ist nicht zufrieden, er kann das gerne und in der neuen Kommentarspalte ausführen. Würde mich interessieren und ansonsten gehe ich weiter ins Board. Erstmal Grüße an Paterico, den wir doppelt enttäuscht haben, weil einmal ist David dieses Mal nicht dabei, andererseits haben wir nicht nach 22 Uhr aufgenommen. Ich hoffe, er konnte trotzdem diese Podcast-Folge ertragen. Der David ist noch mit Abstiegstrauer beschäftigt. David ist noch mit Abstiegstrauer beschäftigt, der VfL Bochum nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga, aber da muss man durch, wir beide sprechen aus Erfahrung. Dann noch ein Kommentar von mich hier, der sehr verzweifelt ist oder war, sehr viel ausgeführt hat, womit er aktuell nicht zufrieden ist, sehr viel, was ich davon auch nachvollziehen kann, auch meinte, dass es gefühlt keinen Unterschied im Verlauf der letzten 4 bis 6 Monate gab. Fühle ich, kann ich großteils unterschreiben. Sein Resümee ohne die Podcasts hätte er vielleicht gar kein Interesse mehr an WWE und AEW. Und ich muss zumindest den Punkt unterstreichen, dass es mir wahrscheinlich ähnlich geht, abgesehen von Wrestling-Infos. Hätte ich wahrscheinlich auch mehr Probleme gehabt und deutlich weniger Shows geguckt, weil mich einfach gerade wenig umhaut. Ich finde das WWE-Produkt aktuell nicht gut. Ich finde das AEW-Produkt sehr wechselhaft, um es mal so zu formulieren. Viele Highs, viele Lows. Ich muss aber auch sagen, dass mich NXT beispielsweise gerade nicht umhaut. Viel mehr kommt bei mir aktuell halt nicht auf den Bildschirm. Und wie gesagt, von den genannten Sachen wird sehr viel einfach nur der Bericht durchgelesen, wenn ich den Bericht nicht schreiben muss, beziehungsweise keinen Podcast aufnehme. Ich finde es gerade hart. Thorsten, siehst du es ähnlich oder ist zumindest TNA gerade besser? Ja, also gefühlt, also von dem sagen kann ich dir, was die WWE Main Shows anguckt, die schaue ich mir ja gar nicht an. Da höre ich nur immer aufmerksam dem Andi und dem Chris zu, das reicht mir dann völlig. AEW, ich erwische mich, dass ich das eine oder andere skippe. Nicht? Aber man merkt dann, ja, man verpasst auch nicht wirklich viel. NXT, muss ich gestehen, das schaue ich gerne. Ist im Moment auch sehr interessant. Vielleicht halt, weil ich im Moment ziemlich viele Verbindungen zu TNA da sehe. Und TNA schaue ich halt konsequent, weil TNA ist geil. Punkt. So. Dem war so. Also zumindest du teilweise in manchen Punkten gerade erfreulicher als bei mir und das sei dir sehr gegönnt. Ich tue mich gerade mit diesem Sport ein bisschen schwer, vielleicht ist es ein allgemeines Problem. Vielleicht ist es auch einfach gerade nur so eine gewisse Durststrecke im WWE Main Roster bei AEW und vielleicht gucke ich einfach gerade die falschen Promotions. Letzter Kommentar noch im Board von Rivera, der auch eine Frage mitgebracht hat, die eigentlich hauptsächlich an Cutter gerichtet ist, die gerade nicht hier ist. Er schreibt nämlich, ich kenne mich im japanischen Wrestling nicht aus, aber es gibt ja keine typischen Storylines wie in den amerikanischen Ligen. Wie ist das in Japan oder gibt es dort keine großartigen Storylines? Ich habe keine Ahnung, ich habe nie eine vollständige New Japan Show geguckt. Ich muss die Frage an dich weitergeben und hoffentlich hört Cutter an dieser Stelle auch noch zu und schreibt eine ausführlichere Antwort noch ins Board. Also was die Frage angeht, kann ich das, glaube ich, auch ganz gut beantworten. Nein, so die klassische Storyline oder das klassische Storytelling, wie wie man es aus dem amerikanischen oder auch europäischen Wrestling kennt, gibt es nicht oder nicht so in der Form, weil japanisches Wrestling kompetitiv aufgebaut ist. Also da will man wirklich noch die Story erzählen, das ist wirklicher Wettkampf, ne? Auch wenn jetzt klar ist, Matches sind entschieden, aber es ist so halt, dass da die jetzt keine Segmente gezeigt werden, da gibt es dann eher so, dass die Matches für die großen Matches über ja, Multiman-Matches vorher erzählt werden. Wenn man jetzt zum Beispiel die klassischen Turniere nimmt, so wie das Best of the Super Juniors, was gerade stattfindet, wo ja auch ein von AEW Nick Wayne gerade teilnimmt, da ist es so, dass die Turniermatches des folgenden Tages die Teilnehmer am Tag zuvor in Multiman-Matches gegeneinander antreten oder ja, es wird auch viel über Stables erzählt und Eingriffe in Matches. Also so dieses klassische Entertainment-Wrestling hast du in Japan nicht. Und also da wirst du jetzt so Backstage-Segmente wie in dieser Show nicht so finden. Ich weiß jetzt nicht, ob es da auch irgendwie Ligen gibt, die sowas machen, aber so die größeren New Japan oder bei den Damen Stardom, ein Noah, ein DDT, ein Tokyo Yoshi Pro, oder AJPW, die sind da eher so gestrickt, dass sie diese kompetitive Erzählweise fahren. Ich glaube, das trifft es so ganz gut, sonst soll Carter mich ein Lügner schelten und mich korrigieren. Okay, erstmal danke für die Ausführung. Das ist sehr viel mehr, als ich dazu hätte sagen können. Bei mir wäre es nämlich nahezu gar nichts gewesen. Bei YouTube haben wir ein Stabil von Meister Proper bekommen. Wie immer gibt es auch ein Stabil zurück. Es gab noch eine weitere Frage von José Jack Mourinho an uns, beziehungsweise speziell Carter erneut. Sorry, wir haben heute wirklich die falsche Besetzung. Was sagt ihr zu Tam Nakanos Wrestling-Ende und speziell dem letzten Match? Weiß ich nicht. Thorsten, bitte hilf mir. Nicht gesehen und hab nur gehört, dass sie aufgehört hat, weiß aber keine Gründe. Vielleicht hat sie jetzt Will sie irgendwie einen neuen Lebensabschnitt oder ist jetzt, ich weiß nicht, wie es um ihre Gesundheit bestellt ist, dass es wieder körperlich da nötig ist, dass sie aufhört oder eben halt, dass sie sagt, so, Wrestling ist jetzt genug, ich will jetzt zum Beispiel Familienplanung oder sowas. Keine Ahnung. Da, ich weiß nicht, ob Carter da mehr zu sagen kann. Also ich habe wirklich auch nur gehört, dass sie ihre Karriere erstmal beendet hat, aber wir wissen ja alle, im Wrestling muss das nichts für die Ewigkeit sein. Das stimmt auf jeden Fall. Dann haben wir noch zwei Kommentare von Parsi Hasi, der vierte bekommen. Einerseits eine kurze Äußerung zur Dynamite-Ausgabe letzte Woche, aber auch einen relativ frischen Kommentar jetzt noch zur neuesten Dynamite-Ausgabe. Der sich auch sehr darüber freut, dass wir Nigel McGuinness nochmal im Ring sehen und hat sich auch ein wenig über die AEW-Regeln beim Cage-Match lustig gemacht. Und zu guter Letzt noch ein Kommentar von The Sunny. Ich weiß es nicht, es tut mir leid, falls es irgendwie eine genaue Aussprache hat, der auch eine Frage gestellt hat und auch hier bin ich wirklich die falsche Ansprechperson. Toxic Tackler wird ja bald ihr AEW-Debüt geben, was könnt ihr mir über die Österreicherin sagen? Sorry, ich kann dazu wenig sagen. Thorsten, hilf mir zum dritten Mal. Ja, Tekla habe ich jetzt zumindest ab und zu mal gesehen bei Stardom, als ich es noch geguckt habe. Wie gesagt, das war unser deutschsprachiges Aushängeschild bei Stardom in letzter Zeit. Im Ring sehr gut, aber welche Dame bei Stardom ist das nicht? Na, also ist auch da durch die Schule gegangen. Hat auch den ein oder anderen Titel gewonnen, aber nie so den ganz großen, den World of Stardom Titel. Und hat jetzt sich für sich entschieden, Japan ist jetzt gut, ich will jetzt in Amerika durchstarten und den Vernehmen nach hat sie sich wohl AEW angeschlossen und wir sind mal gespannt, was man sich jetzt hier für sie ausgedacht hat und wann sie da ins Thema eingreifen wird. Na, ob es vielleicht dann, weil sie bei Stardom auch eine längere Geschichte mit Mina hat, ob die beiden dann ein Programm zusammen starten oder wie man Tekla dann in die Shows einbauen wird. Ob es langsam geschieht, ob sie gleich als eines der Top-Talente der Damen-Division starten wird. Ich bin da echt gespannt. Aber wir haben endlich eine deutschsprachige bei AEW. Juhu. So viel kann ich da zumindest auch noch sagen. Also ich finde es natürlich immer sehr cool aus deutscher, aus europäischer Sicht, wenn man auch, wenn sie natürlich jetzt keine Deutsche ist, sondern in Anführungszeichen nur Österreicherin, natürlich immer schön, da halt dann trotzdem so ein bisschen repräsentiert zu werden. Von daher bin ich da auch sehr gespannt, wenn sie hoffentlich irgendwann bald debütieren wird. Ansonsten, wie gesagt, hier an der Stelle nochmal die Bitte an Cutter gerichtet, falls sie noch dazu kommen könnte, zu antworten, wäre das natürlich ganz schön, weil sie wahrscheinlich in den Punkten diejenige von uns ist mit der größten Expertise. Damit sind wir aber auch durch für heute. Ungefähr 1:10 sollten wir, glaube ich, gefüllt haben, plus minus. Nächste Woche wird es dann unsere Double or Nothing Preview geben. Heute, wie gesagt, nur normal auf die Shows zurückgeblickt, beziehungsweise schon ein bisschen in Collision reingeblickt. Wünsche euch natürlich bis dahin wie immer ganz viel Spaß mit den Weeklies, auch wenn man das vielleicht nicht bei jeder Ausgabe hat. Und bedanke mich selbstverständlich fürs Zuhören. Wie immer, riesen Dankeschön. Vor allem, wenn ihr bis zu diesem Punkt jetzt gerade die, was weiß ich, 70 Minuten durchgehört habt. Es ist mir wie immer eine riesen Ehre, eine riesen Freude. Und die letzten Worte gebe ich an Thorsten. Und der wird natürlich auch die Leute, die auf der Webseite kommentiert haben, unter die Posts nochmal zumindest grüßen. Ich grüße Cara Trivé, den Grillmaster, Basti, den Wrestling-Fan weiblich. Jetzt muss ich ein bisschen scrollen. Den Sobel, den Rated R F5 Jericho Holic, den Suzuki, Platinum Caster, Entschuldigung, den NXT Rules, den Lobo, den Beast Slayer, Orton 92, den Johnny. Und jetzt gucke ich nochmal bei Collision. So, wen haben wir da noch? Die haben wir schon. Den neu hier, also nicht nur mich hier, sondern auch neu hier ist jetzt am Start. Den Robert Schwegle. Ja, und das waren sie dann soweit. Die seien auch gegrüßt, weil ich glaube, die Webseite wird immer ein bisschen vernachlässigt. Das wollte ich damit mal unterminieren. Also mal gewürdigt wissen, die Leute, die da auch schreiben. Wir vergessen euch nicht. Ja, und dann euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche Preview und dann hauen wir uns wieder einen viel zu langen, aber trotzdem geilen Wrestling-Pay-Per-View um die Ohren. Tschö mit Ö! We'll be right back.